Ich habe vieles davon in mich aufgenommen. Ich konnte in diesen 4 Wochen, die ich Tony Blair vor der Wiederwahl 1997 begleitete, eben so viel Material aufsammeln, dass ich für 20 oder 30 Jahre Stoff zum Schreiben habe. Im nächsten Februar kommt Ghost in die Kinos. Roman Polanski sitzt derzeit in Haft. Er hat praktisch noch aus der Zelle heraus den Film fertiggestellt. Sie sind mit Roman Polanski auch befreundet, Robert Harris. Muss für Sie eine merkwürdige Situation sein, oder? It's a worse situation for him. Naja, für ihn ist es ja wohl schlimmer als für mich. Ich bin wirklich erschüttert zu sehen, dass er in dieser Lage steckt. Wir haben ja über Jahre hinweg eine gute Freundschaft aufgebaut. Und ich hoffe nur, dass die Situation sich möglichst rasch bereinigen lässt. Aber wie, das weiß ich natürlich nicht. Robert Harris, ich danke Ihnen für Ihren Besuch und für das Gespräch. Alles Gute für den neuen Roman Titan, der jetzt im Heine Verlag erschienen ist. Und viel Spaß noch in Deutschland. Thank you. It's been a great pleasure to come see you.